الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles hoch mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Gnaden und Segnungen seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und das Siegel und der letzte aller Propheten ist. Allahs Segen und Heil auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Meine lieben Geschwister, über was sollten wir sonst reden an diesen gesegneten, edlen Tagen, als über den Gast, der uns für einen Monat lang besucht und mit sich all diese Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala trägt und die Segnungen Allahs und die Vergebungen Allahs. Und als würde dieser Monat nur danach rufen, dass wir diese Möglichkeit ausnutzen, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns in seine Gnade eingehen lässt. Dieser Monat ist eine ideale Möglichkeit, mit sich selbst Rechenschaft abzulegen, bevor Allah mit einem Rechenschaft ablegt, sich selbst an diesem Maßstab des Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu messen, um zu sehen, wo ist die Theorie und wo ist die Praxis davon und in welchem Verhältnis stehen diese beiden miteinander, auf dass Allah Azza wa Jal uns in diesem Monat zu denjenigen Menschen macht, von denen er annimmt. Denn liebe Geschwister, wie wir alle wissen, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das Fasten auferlegt, damit wir Taqwa erlangen. Und diese Taqwa ist nämlich ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns unsere Ibadat annimmt, denn er sagte, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Das heißt, im Wesentlichen nimmt Allah nur von den Muttaqin an, von den Leuten, die Taqwa haben. Möge Allah azza wa jal mich und euch zu ihnen machen. Meine lieben Geschwister, es ist der Monat, über den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, dass in ihm die Tore des Himmels geöffnet werden. Gleichzeitig werden die Tore der Hölle fest versiegelt und gleichzeitig werden die Satane in Ketten gelegt. Und dass der Himmel geöffnet wird, ist ein Hinweis darauf, dass Allah in diesem Monat die Bittgebete erhört und die guten Taten akzeptiert. Und dass die Satane in Ketten gelegt werden, ist ein Hinweis darauf, dass das Übel verringert wird und dass die Menschen eher die Möglichkeit haben, Gutes zu tun, als würde Allah uns dabei helfen, unterstützen, indem er unsere Feinde in Ketten legt. Meine lieben Geschwister, ebenso ist dieser Monat eine wirkliche gute Möglichkeit für all diejenigen, die sich selbst gegenüber sündhaft geworden sind und damit übertrieben haben. Es ist eine Möglichkeit für sie, den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzufinden. Und wie viele Gesichter haben wir in diesen Tagen schon in dieser Moschee sehen dürfen von unseren lieben gläubigen Geschwistern, die uns diese Gesichter vor diesem Monat vorenthalten haben, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Beziehung mit dieser Moschee, mit diesem heiligen Ort festigt und stärkt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, liebe Geschwister, für euch alle eine frohe Botschaft. Er sagte, wer in diesem Monat als Gläubiger fastet und auf die Belohnung Allahs hoffend fastet, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Allah Azza wa Jal die Tore des Himmels geöffnet hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch wenn wir fasten und das Fasten oft in Verbindung gebracht wird, damit, dass jemand nicht so aktiv ist und dass jemand vielleicht sogar im Gegenteil sogar vielleicht faulenzt und ähnliches, sollten wir uns daran erinnern, dass in der islamischen Geschichte der Monat Ramadan derjenige Monat war, in dem sich ganz wichtige historische Ereignisse abgespielt haben. Und dazu gehört, wie wir alle wissen, die Schlacht von Badr, die stattgefunden hat im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ebenso die Befreiung von Andalusien und im Jahr 92 unter der Führung von Tariq ibn Ziyad. Und eines der wichtigsten Angelegenheiten, wir wissen, dass in diesem Monat, im 8. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Makkah befreit worden ist. Das ist der Monat, And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, then Shirk und die Wathaniya, das heißt den Götzendienst und das Götzentum, vollkommen beseitigt haben und Mekka davon gereinigt haben und die Götzen dort zerstört haben am Heiligen Haus. Das ist der Monat, in dem, von dem wir bis zum heutigen Tag, von diesem Ereignis, bis zum heutigen Tag profitieren. Und deswegen können wir die Hajj vollziehen und die Umrah vollziehen, unsere Gebete dort vollziehen und wir beten niemanden dort mehr an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, auch wenn dieser Monat oft, wie ich gesagt habe, mit Inaktivitäten verbunden gebracht wird, es ist in Wirklichkeit zu der Zeit der damaligen rechtschaffenen ersten Menschen genau das Gegenteil davon gewesen. Die Befreiung Makkas war Grund dafür, dass die gesamte arabische Halbinsel den Islam angenommen hat. Und daraufhin hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam angefangen, Briefe zu schicken und zu schreiben an die Länder rein umherum, damit auch sie von der Barmherzigkeit des Islam profitieren dürfen. Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die Tore des Himmels für diese edlen Menschen geöffnet hat, genauso öffnet er subhanahu wa ta'ala auch die Tore des Himmels in diesem Monat für diejenigen Menschen, die sich selbst gegenüber sündhaft gewesen sind und damit übertrieben haben. Sobald der Monat Ramadan verkündet wird, fangen schon die Ersten an, sich Allah Azza wa Jal reuevoll zuzuwenden. Sie finden plötzlich den Weg zur Moschee, den sie vorher nie gefunden haben. Und all dies, weil Allah dich unterstützt, indem er die Satane in Ketten gelegt hat. Und es fangen diejenigen Menschen, die übertrieben haben und maßlos gegenüber sich selbst gewesen sind, sie fangen damit an zu bereuen. Und sie fangen an, in ihrem Herz diesen Schmerz zu verspüren und sich zu sagen, wie konnte ich diese Beziehung zu meinem Herrn so vernachlässigen und wie konnte ich diese Zeit an einem anderen Ort als Gast in den Häusern Allahs subhanahu wa ta'ala verbringen. Meine lieben Geschwister, dieser Monat ist die ideale Möglichkeit, dass wir uns Allah azza wa jal mehr zuwenden, als wir es sonst schon tun und ganz besonders mit dem edlen Quran al-Karim. Denn der Koran al-Karim wurde in diesem edlen Monat herabgesandt. Und in manchen Überlieferungen wird auch geschrieben und gesagt, dass auch die anderen Bücher Allah subhanahu wa ta'ala in diesem edlen Monat herabgesandt worden sind. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Monat ausgenutzt. Und er war der Imam der Muslime, er war der Führer der Muslime, er war mehr als nur ein König. Alayhi salatu wassalam. Er war der Prophet und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich die Zeit im Monat Ramadan genommen. Er hat sich in die Moschee zurückgezogen, um sich den Worten Allahs azza wa jal zu widmen. Und ebenso haben das die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen ebenfalls gemacht. Lieber Bruder, liebe Schwester, sei gewarnt davor, gerade an diesem Tag, gerade an diesen Tagen des Monats Ramadan, Sünden zu begehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns davor ausdrücklich gewarnt und uns klar gemacht, dass das Fasten nicht nur bedeutet, sich vor Essen und vom Essen und Trinken zurückzuhalten, sondern dass es beim Fasten sehr wohl auch darum geht, allgemein sich den Sünden zu entsagen. Denn es kann ja nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns tagsüber Dinge verbietet zu tun, die eigentlich erlaubt sind, wie Essen und Trinken, und dann begehen wir Dinge, die sowieso haram sind, auch außerhalb dieses Monats. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith bei Sunan ibn Majah, er sagte, so manch ein Fastender hat von seinem Fasten nichts anderes als Hunger. So manch ein Fastender hat von seinem Fasten nichts anderes als Hunger. Und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, und so manch einer, der nachts betet, hat von seinem Nachtgebet nichts anderes, als dass er eben wach geblieben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren, dass wir von unseren guten Taten nichts haben, dass wir umsonst unsere Zeit verschwenden und am Ende weder etwas in der Dunya davon haben, noch in der Akhira etwas davon haben. Meine lieben Geschwister, Imam al-Zuhri rahimahullah ta'ala sagte, als der Monat eingetroffen, wenn der Monat Ramadan eintraf, dann sagte er rahimahullah, das ist der Monat, in dem man den Koran liest und die Menschen speist. Das ist der Monat, in dem man den Koran liest, das ist klar geworden, denke ich, habe ich genug verdeutlicht. Und das ist der Ort, in dem man die Armen speist. Denn das, nicht nur die Armen speist, sondern allgemein die Menschen speist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns aufgefordert, in diesem Monat die Zakat al-Fitr am Ende zu bezahlen. Dann hat er uns aufgefordert, dass, oder angespornt, fastenden Menschen etwas zu essen zu geben, zum Fastenbrechen Zeit. Denn dadurch werden wir die gleiche Belohnung bekommen, wie jemand, der selbst gefastet hat. Und liebe Geschwister, da sehen wir, dass diese Menschen verstanden haben, dass wir uns in diesem Monat auf bestimmte Dinge konzentrieren sollten. Und wenn wir einmal nachschauen, gibt es verschiedene der uns vorausgerechneten Menschen, wie Imam Malik, rahimahullah, die in diesem Monat sich allen anderen Sachen entsagt haben. Dieser Imam, dieser Gelehrte, dieser Fiqh-Gelehrte, dieser Hadith-Gelehrte hat in diesem Monat keine Sitzung gehalten über Hadith, keine Sitzung gehalten über den Fiqh, keine Sitzung gehalten über andere Wissenschaften, sondern er hat sich zurückgezogen, um aus dem edlen Mushaf Koran zu lesen. Und so wird über ihn überliefert, rahimahullah ta'ala, und über andere, dass sie im Monat Ramadan häufig den Koran gelesen haben. Unser einer kämpft damit und versucht, den Koran einmal wenigstens diesen Monat zu lesen. Aber schaut euch mal an, Imam Qatada, rahimahullah ta'ala, gehört zu den Tabi'in, er pflegte außerhalb vom Ramadan den Koran wöchentlich einmal durchzulesen. Also hat er ihn in 7 Teile geteilt und alle 7 Tage war er einmal mit dem Koran fertig. Im Ramadan machte er das alle 3 Tage lang. Jeden Tag las er also ungefähr 200 Seiten. Und in den letzten 10 Nächten von Ramadan hat er sogar den edlen Koran Karim jede Nacht einmal gelesen, jeden Tag einmal gelesen. Und den Koran einmal pro Tag zu lesen, für denjenigen, der an das Lesen gewöhnt ist, der schafft das in circa 10 Stunden, wenn nicht sogar weniger. Das heißt also, sie haben tatsächlich ihre Zeit dafür geopfert, in diesen edlen Koran Karim darin ihre Zeit. Und wenn wir sagen, Koran lesen, dann gehört nicht nur das Lesen, einfach das bloße Lesen dazu, sondern dazu gehört auch, inshallah ta'ala, dass man sich bewusst macht, die Bedeutungen des edlen Koran. Also sollst du auch, inshallah ta'ala, auch mal eine Übersetzung zur Hand nehmen, wenn du das Arabische nicht verstehst. Und dazu gehört auch, inshallah azza wa jal, das auswendig Lernen des Koran. Denn diese Imame kannten den Koran auswendig, aber unser einer will ihn noch auswendig lernen. Also ist es, inshallah ta'ala, besser, eine Seite auswendig zu lernen, die du dann bis zu deinem Tod, inshallah ta'ala, auswendig kannst, als vielleicht eine Seite zu lesen. Und das war's dann auch schon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, Gutes zu tun und besonders uns dem Koran Karim zu widmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, die Gebete in der Gemeinschaft der Muslime zu verrichten. Meine lieben Geschwister, wir reden über das Fasten. Und zu guter Letzt möchte ich sagen, wir reden über das Fasten. Das Fasten ist natürlich eine Säule und die 4. Säule des Islam, zweifellos. Aber wir dürfen nicht vergessen, die 2. Säule unserer Religion, das Fardgebet, das Pflichtgebet. Es kann nicht sein, dass man fastet, aber sein Pflichtgebet vernachlässigt. Und es kann nicht sein, dass man freiwillig fastet, aber seine Pflichten vernachlässigt. Und deswegen, liebe Geschwister, achtet darauf, eure Gebete zu verrichten zu den vorgeschriebenen Zeiten. Und ganz besonders wissen wir, das Gebet ist in der Gemeinschaft der Moschee viel wertvoller und wird in der Gemeinschaft der Moschee mit viel mehr Khushu' verrichtet und wird in der Gemeinschaft der Moschee viel höher angesehen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch du selbst weißt, dass ein Gebet, das du mit der Gemeinschaft der Muslime verrichtest, dass du es auf viel bessere Art und Weise mit viel mehr Demut verrichtest, als wenn du es zu Hause einfach nur hinklatschst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mich und euch annehmen. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad.